Menschen, die nur darauf aus sind, so viel für sich selbst zu raffen wie möglich, sind die unglücklichsten Menschen auf dem Planeten Erde. Also, hier steht, kein Unglück. Kein bedeutet kein. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Zelt bedeutet hier ihre Familie. Durch einen gläubigen Vater wird die ganze Familie gesegnet. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. Wenn eine Person glaubt, erlebt das ganze Haus den Segen Gottes. Amen. Sogar Rahab glaubte an Gott und das beeinflusste ihre ganze Familie. Ich bin sicher, dass es für ihre Eltern leichter ist, gerettet zu werden, weil sie glauben. Vielleicht kritisieren sie sie wegen ihres Glaubens und sagen alles Mögliche. Aber sie wissen nicht, dass wegen ihnen eine große Tür in ihrer Familie offen steht, durch die Gottes gnädige und barmherzige Hand ihre Familie segnet. Vielleicht sind sie noch gegen ihren Glauben. Aber Gott sorgt dafür, dass es für sie viel leichter ist, gerettet zu werden, weil sie zu dieser Familie gehören. Ich habe eine Verwandte, die vor ihrem Tod einen Traum hatte, in dem ihr Jesus erschien und auf Kantonesisch zu ihr redete. Jesus sprach Kantonesisch. Sie wissen vielleicht nicht wie, aber wegen ihnen wird der Herr dafür sorgen, dass ihre Familie leichter gerettet werden kann als andere. Und dann werden sie eines Tages jung und stark im Himmel wiedersehen. Und wenn sie dort ankommen, werden sie ihnen entgegenlaufen und sagen, danke, dass du nicht auf mich gehört hast, als ich mit dir geschimpft habe. Preist Gott. Amen. Vers 11. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Hier will ich etwas ansprechen. Manche Menschen sagen, der Teufel hat Psalm 91 zitiert. Ja und nein. Vielleicht sagen sie, haben Sie gewusst, Pastor Prince, dass der Teufel die Bibel zitieren kann? Gut, dann zeigen Sie mir wo. Und dann kommt meist die Stelle, in der Jesus in der Wüste versucht wird. Es waren drei Versuchungen. Und bei einer brachte der Teufel Jesus auf die Zinnen des Tempels, die sehr hoch sind, und sagte zu ihm, spring doch hinunter. Es ist ein Feiertag, es sind Tausende da. Wenn du hinunterspringst, werden die Engel kommen. Steht es nicht geschrieben, er schickt seine Engel, damit sie dich bewahren sollen? Und dann verstummte er. Sehen Sie, der Teufel kann die Bibel nicht vollständig zitieren. Das kann er nicht. Es wäre kontraproduktiv für ihn. Das kann er nicht tun. Verstehen Sie? Er zitierte nicht den ganzen Vers. Hier ist der ganze Vers. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren. Auf allen deinen Wegen. Das hat er weggelassen. Warum sind diese Worte so wichtig? Weil das hebräische Wort für deine Wege Derek heißt. Wenn sie Derek heißen, dann bedeutet ihr Name Weg. Jesus sagte, Aniha Derek, ich bin der Weg. Aniha Emet, ich bin die Wahrheit. Aniha Ayin, ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Derek bedeutet Pfad, Straße, Reise. Pfad, Straße, Reise. Da steht nichts übers Herunterspringen. Mit anderen Worten, hier geht es um ihr tägliches Leben, um ihren Arbeitsweg, wenn sie hierhin und dorthin gehen. Wenn sie fröhlich ihren Weg gehen und nicht wissen, welche Gefahren lauern und ob jemand Ebola-Überträger ist, wenn sie im Ausland sind. Solche Dinge. Sie wissen nicht, wo in ihrem Alltag Gefahren lauern. Es geht nicht um Dummheiten, wie irgendwo herunterzuspringen. Es geht hier um ihr tägliches Leben, ihre täglichen Wege. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wie stößt man seinen Fuß an einen Stein? Er sagte zu Jesus, er solle herunterspringen. Da stößt man sich aber nicht den Fuß, sondern den Kopf. Den Fuß stoßen bedeutet was? Das passiert beim Gehen. Dass man geht und einen Stein nicht sieht, der einen verletzen würde, okay? Dann trägt einen der Engel darüber hinweg. Das Bild hier sagt, er schützt dich vor Gefahren, von denen du nicht einmal weißt, dass sie da sind. Wir danken Gott oft für seine Hilfe, wenn wir in Not sind. Aber wir danken ihm nicht dafür, dass Probleme gar nicht aufgetreten sind, weil er sie beseitigt hat. Er ist vorausgegangen und hat den Weg freigemacht. Und deswegen beten wir auch immer am Ende, der Herr gehe vor dir her und bereite dir den Weg. Er beschütze und bewahre dich. Amen. Amen. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Niedertreten heißt was? Mit den Füßen. Es geht immer ums Laufen, nicht ums Springen. Vers 14. Hier steht noch eine Bedingung, eine sehr schöne. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Auf Hebräisch ist das ein Wort. Und es ist nicht das Wort Ahav, es ist das Wort Hashek. Hashek, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen oder auch hoch ehren, weil er meinen Namen kennt. Wissen Sie jetzt, warum ich die Predigtreihe über die Namen Gottes gehalten habe? Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Es ist verblüffend, dass Menschen all die Namen von Promis kennen. Aus Sport, Entertainment. Das Who is Who in dem ganzen Entertainment-Zirkus. Selbst im christlichen Zirkus kennen alle die großen Namen. Who is Who? Sie kennen die Namen von Menschen. Menschen, die doch zerbrechlich und sterblich sind. Sie kennen ihre Namen und verehren ihre Namen. Aber den Namen Gottes kennen sie nicht. Und dann fragen sich Leute, warum schlagen sich so viele mit Problemen herum, von denen Jesus uns doch eigentlich erlöst hat? Weil wir alle anderen Namen kennen, außer seinen Namen. Ruft er mich an? Wer spricht jetzt hier? Ruft er mich an, mich, den dreieinigen Gott? Davor sagte Jesus, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Und jetzt spricht jemand anders. Man merkt, dass da verschiedene Personen sprechen. Merken Sie das? Tun Sie. Hier spricht also Gott der Vater und sagt, weil er an mir hängt, weil er meinen Namen kennt, ruft er mich an und ich antworte ihm, ich bin bei ihm. Wann? In der Not. Das bedeutet was? Auch Psalm 91 bedeutet nicht, dass Sie ein Bett aus Rosen und keine Probleme haben werden. Letzte Woche habe ich Ihnen gesagt, alle, die in Jesus Christus ein gottgefälliges Leben führen, werden Verfolgung erleiden. Wenn Sie nur ein Körnchen Salz sind und Ihr Licht leuchten lassen, dann werden Sie dem Spott und der Verfolgung der Welt ausgesetzt sein. Amen. Aber hier steht, ich bin bei ihm in der Not. Wenn Sie also in Not sind, fragen Sie nicht, und was ist mit Psalm 91? Sagen Sie, in Psalm 91 steht, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn. Ich befreie ihn. Was bedeutet befreien? Dass Sie irgendwo drinstecken, dass die Ärzte Ihnen eine Diagnose geben und sich diese Diagnose ändert. Amen. Aber Pastor Prince, weckt das nicht falsche Hoffnungen? Ja, es weckt Hoffnungen. Ich will Hoffnungen wecken. Was wollen Sie? Ich will Leuten aber keine falsche Hoffnung machen. Aber die Bibel sagt, dass Glaube eine feste Zuversicht auf das ist, was man hofft. Wo keine Hoffnung ist, da mangelt es dem Glauben an Substanz. Man kann in einer Gemeinde ganz leicht hundertprozentige Resultate für Heilungsgebete erzielen. Ganz leicht. Wissen Sie wie? Indem man eine Glaubenslehre hat, die besagt, wir beten erst gar nicht für die Kranken, sondern überlassen sie Gottes Willen. So kann man sich drücken. Dann ist der Pastor aus dem Schneider. Die Leiter haben keine Verantwortung mehr. Sie müssen niemandem mehr die Hände auflegen. Wenn jemand stirbt oder ein Kind krank wird, ja, dann hat Gott es ebenso gefügt. Gott wollte noch eine weitere Rose in seinem Garten haben, also hat Gott das Kind genommen. Hundertprozentige Resultate, weil sie keine Erklärung schuldig sind. In einer Gemeinde, wo Heilung gepredigt wird, werden Leute ärgerlich, wenn jemand nicht geheilt wird. Dabei gibt es so viele, die geheilt werden. Wer nach den Sternen greift, der erlangt den Mond. Wer nach gar nichts greift, der bekommt 100%, nämlich nichts. Wir sollten Prediger und Gemeinden ermutigen, die Heilung durch Jesus Christus verkünden. Wir sollten nicht auf die zeigen, die nicht geheilt worden sind. Genau wie bei einer Evangelisation mit Billy Graham nicht auf die gezeigt wurde, die sich nicht für Jesus entschieden haben. Billy Graham hat keine Schuld daran. Genauso wenig wie das Wort Gottes und das Werk, das Christus am Kreuz vollbracht hat. Da sagen wir ja auch nicht, warum wurde die Person nicht gerettet. Es gibt irgendeinen Grund, den ich auf dieser Seite des Himmels nicht unbedingt verstehe. Wir dürfen auch nicht den Menschen die Schuld geben, wenn sie nicht empfangen. Ich weiß nur, wer zu Jesus geht, der wird schließlich vollkommen geheilt. Wenn man Leute im Himmel fragen würde, wollt ihr zurückkommen, würden sie sagen, auf keinen Fall. No way, José. Und José ist auch der Name eines Propheten in der Bibel, okay? Vers 16. Ach ja, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Das kommt von dem Wort Kavod. Ich messe ihm Gewicht bei. Wissen Sie, wenn Gott sie ehrt, dann misst er ihnen Gewicht bei. Ihr Wort hat Gewicht. Wenn sie ein Zimmer betreten, ist es, als ob man das Licht angemacht hätte. Und ich erzähle immer wieder, was Leuten aus unserer Gemeinde passiert. Sie gehen in einen Laden, in dem niemand isst, und auf einmal strömen die Leute herein. Sie gehen in ein Restaurant, in dem nur wenige Leute sitzen, und auf einmal wird es voll, weil sie Gewicht haben. Und wenn sie Gewicht haben, warum geben sie ihr Gewicht an denen, die sie kritisieren, selbst aber kein Gewicht haben? Wenn sie auf ihre Kritik eingehen, verleihen sie ihnen nur ihr Gewicht. Warum ihnen Gewicht verleihen? Auf Kritiker reagiert man am besten, indem die eigenen Worte haften bleiben. Konzentrieren Sie sich nicht auf die Kritik. Wenn ich mich auf die Kritik konzentriere und darüber rede, verleihe ich ihr Gewicht. Pastor Prince, wissen Sie, dass es Leute gibt, die gegen Sie bloggen und dergleichen? Ja, ich weiß. Ich würde mir Sorgen machen, wenn es anders wäre. In der Bergpredigt sagte Jesus ja, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Ich danke Gott für diese Leute, sie bestätigen meinen Dienst. Amen. Aber ich werde ihnen nicht Gewicht verleihen, indem ich näher auf sie eingehe. Das ist nicht ratsam. Andersherum sollten wir auch nicht zu viel auf positive Publicity geben, auf Menschen, die einen in die höchsten Himmel heben wollen. Einige von ihnen haben mir von Bekannten erzählt, die mich so gern haben, und sie haben ihnen gesagt, Pastor Prince ist nicht Gott. Das stimmt. Begeisterung an sich ist zwar schon okay, aber so etwas wie einen Promi-Pastor gibt es eigentlich nicht. Wir alle sind Diener Gottes, und wir sind dafür da, Menschen ein gutes Wort zu geben. Vers 16 ist der letzte Vers. Wir kommen zum Ende. Unglaublich, nicht wahr? Ich sättige ihn mit langem Leben, steht im letzten Vers, und lasse ihn mein Heil schauen. Wer ist mein Heil? Ich habe das schon einmal gesagt. Ich habe noch nie jemanden darüber predigen hören. Vor vielen Jahren sagte Gott zu mir, es gibt noch einen Namen. Und ich fragte, Herr, wo steht er? Und er zeigte mir den letzten Namen im letzten Vers von Psalm 91. Mein Heil. Mein Heil ist Jeshua. Auf Hebräisch heißt das wörtlich Bi-Yeshuati, meine Rettung. Yeshua. Die Namen Gottes führen also zu einem Ende. Anfang und Ende. Sind Sie nicht froh, den Namen Jesus zu kennen? Ich meine, er kann Sie berühren, Sie trösten und lieben wie niemand anderes. Jesus. Er kann aus Ihnen einen richtigen Mann machen. Und er kann eine Frau ganz weiblich machen. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, dann macht er alles größer, was an diesem Menschen einzigartig ist. Wenn dieser Mensch einen Dienst tut oder eine besondere Aufgabe hat, dann wird das alles größer durch Jesus. Und so endet der Psalm. Ich sättige ihn mit langem Leben. Es steht nicht da, wie lang. Das Ausschlaggebende ist, ich sättige ihn. Gott sagt nicht, mit langem Leben sättige ich mich selbst. Ich entscheide bei ihm, wann. Es geht nicht um Gottes Zufriedenheit, es geht um Ihre Zufriedenheit. Manche Leute lesen diesen Vers in der Bibel und sagen, das ist aber egoistisch. Nein, das hier ist die Bibel. Gott sagt, bist du mit 70 zufrieden? Nein. 80? Nein. 90? Sagen Sie es ihm. Gott, ich will nicht sterben. Haben Sie das Gott je gesagt? Gott, ich will erst mit 100 sterben. Haben Sie Gott das je gesagt? Nein. Aber ich weiß nicht, Pastor Prince, das klingt alles so komisch. Gut, dann beten Sie nicht. Aber wie viele Menschen haben Gott gebeten, lass meine Familie und mich lange leben? Allerdings, wenn es kein gutes Leben ist, dann ist ein langes Leben schrecklich. Wozu ein langes Leben führen, wenn man nur leidet? Ein langes und gutes Leben führen. Und ein gutes Leben bedeutet, ich sättige ihn mit langem Leben. Sehen Sie das Ziel eines langen Lebens und lasse ihn Jesus schauen. Im Neuen Testament gibt es einen alten Mann namens Simeon, der dabei war, als Jesus als Baby von seinen Eltern in den Tempel gebracht wurde, um geweiht zu werden. Und in der Bibel steht, dass der alte Simeon das Kind sah und im Arm hielt. Der Heilige Geist hatte dem alten Simeon gesagt, dass er den Tod nicht sehen würde, also dass sein Leben andauern würde, bis er Jesus gesehen hatte. Wir wissen nicht, wie alt er war, aber er muss sehr betagt gewesen sein. Doch dann schaute er auf, und wissen Sie, was er sagte? Nun kann dein Diener in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Er sprach Hebräisch oder Aramäisch. Wörtlich sagte er, meine Augen haben deinen Jeshua gesehen, deinen Jesus. Jesus zu sehen verlängert ihr Leben. Jesus zu sehen hält sie gesund. Jesus zu sehen macht sie stark. Wenn Sie in den Gottesdienst kommen, dann nicht, um Informationen zu bekommen, sondern um Jesus zu sehen. Die Bibel ist dazu da, ihn mehr und mehr zu sehen. Es gibt Menschen, die die Bibel zwar kennen, aber nie Christus enthüllen. Bibelverständnis ist zwar gut, aber man muss auch Christus auf den Seiten der Bibel entdecken. Denn ihn zu sehen ist Leben, Auferstehung, Brot, Wasser. Halleluja! Noch einmal zum Ende von Psalm 91. Da steht, ich will ihn sättigen mit langem Leben. Psalm 91 folgt auf Psalm 90. Und Psalm 90 ist ein Psalm von Mose, den er schrieb, als er mit den Israeliten in der Wüste war. Vergessen Sie nicht, wir sind nicht in der Wüste. Wir können in diesen Passagen zwar Christus sehen und daraus viele Prinzipien ableiten, aber wir befinden uns nicht unter Gottes Zorn. So heißt es in Psalm 90, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Selbst Leute, die sagen, ich arbeite konzentriert, ich ernähre mich gesund, ich mache jeden Tag Sport. Selbst das ist ohne Gott im Endeffekt nur Mühsal und Nichtigkeit. Schnell enteilen die Jahre, selbst wenn es 80 sind. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Sie müssen verstehen, viele Leute sagen, dass 70 oder 80 Jahre eine normale Lebensspanne sei. Nun, in der Bibel steht, dass Menschen unter Gottes Zorn 70 oder 80 Jahre alt werden. Das gibt doch zu denken, oder? Ich weiß, Leute sagen, Pastor Prince, so etwas dürfen sie nicht predigen. Doch, wir müssen den richtigen Maßstab predigen, auch wenn wir ihn selbst nicht erreichen. Eines Tages wird es eine Generation geben, die diesen Maßstab erfüllt. Wir dürfen das Wort Gottes nicht durch menschliche Erfahrung herabsetzen lassen. Ist dies Gottes Wort oder nicht? In der nächsten Sendung. Ich danke Gott, dass sein Wort freundlicher ist als religiöse Worte. Sein Wort ist großzügiger als religiöses Gerede. Sind wir Menschen, die Gottes Zorn ausgesetzt sind? Nein! Jesus hat Gottes Zorn am Kreuz erduldet. Er hat unsere Sünden getragen. Und in der Bibel steht, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt wurden und vor Gottes Zorn errettet werden.